wirklich eine wunderbare Geschichte, dein Testament. Nur dass du das gar nicht selber aufgeschrieben hast. Aber egal, es ist eine wirklich hammergeile Geschichte. Und ich glaub dran, Jesus. Jetzt mal ehrlich. Willst du mit mir gehen, wenn die Angst bei mir verweilt? Willst du mit mir gehen, wenn die Zeit mich nicht mehr heilt? Wenn der Ruf der Welt vor mir verstummt, fragst du nach mir, wartest du auch dann vor meiner Tür? Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit Windrosen drehen? Willst du mit mir gehen? Okay, ich geb's zu, mir geht's gerade wirklich dreckig. Aus der Richtung weht der Wind also. Ich bin gerade wirklich ganz unten angekommen, Jesus. Da, wo der Tod einen von der Gosse ins Grab zerrt, wie in einen Gulli. Jetzt brauch ich einen mächtigen Freund wie dich. Einen, der sein breites Kreuz vor mein aufgedunsenes Gesicht stellt. Gerade so allein, von allen guten Geistern verlassen. Ich brauch dich jetzt, Jesus. Du bist doch Gottes Sohn. Darauf könnte ich wetten. Willst du mit mir gehen, wenn die Angst bei mir verweilt? Willst du mit mir gehen, wenn die Zeit mich nicht mehr heilt? Wenn der Ruf der Welt vor mir verstummt, fragst du nach mir, wartest du auch dann vor meiner Tür? Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit Windrosen drehen? Willst du mit mir gehen? Mensch, Alter, was für eine unglaubliche Geschichte, dein Testament. Unglaublich gut. Nabokov kommt da nie ran und auch nicht Popov. Ich leg den Finger nicht in deine Wunden. Ich mein's ehrlich, dich hat man geschunden. Man hat dir die Lanzenspitze in die Seite gerammt. Und ich, Jesus, ich häng an der Spritze, oh Mann. Hol mich da raus, nimm mich mit, lieber Jesus. Ich bin jetzt so klein, ich bin kein Krösus. Wie du, lieber Jesus, oder wie Pilatus, der schwarze Mann aus dem Arbeitsamt. Mit dem hast du noch eine Rechnung offen. Verzeih mir, Alter, verzeih mir jetzt. Ist keine Zeit mehr für Hohn und Spott, dass man gegen jemand hetzt, ihn verletzt, so wie dich, oh Mann mit der Dornenkrone, dem verlorenen Sohne, mit den entrückten Augen. Ey, Jesus, ich will jetzt an dich glauben, an dich und an deine verrückte Geschichte. Weißt du noch, die Hochzeit von Kanaan, das hat mich am meisten beeindruckt, weil ich immer so gerne gesoffen habe. Du hast es nicht einmal selber geschrieben, dein Testament. Ich lieg hier und sterbe, lieber Jesus. Ich trete es jetzt an, dein Erbe. Ich häng schon an der Lungenmaschine. O Sole mio, o Sole mio, du bist mein Retter. Willst du mit mir gehen, wenn die Angst bei mir verweilt? Willst du mit mir gehen, wenn die Zeit mich nicht mehr heilt? Wenn der Ruf der Welt vor mir verstummt, fragst du nach mir, wartest du auch dann vor meiner Tür? Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen, dich mit Windrosen drehen? Willst du mit mir gehen? Okay, Jesus, ich soll jetzt wohl beten. Das Vaterunser, oh Mann, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, scheißegal. Willst du mit mir gehen, Jesus? Halleluja, Halleluja, Amen.